Thank you.

zum Dieter kommt er. Geboren, um Dinger zu ballern, dann, dann, dann, dann, dann. We'll be right back.